Kapitel 31. Vera denkt: Interessiert sich Daniel mehr für Philosophie als für Frauen? Vera ist eine sehr attraktive Frau. Sie hat lange braune Haare, einen perfekten Body und ein schönes Gesicht. Normalerweise interessieren sich alle Männer für Vera. Sie denkt: Warum interessiert sich Daniel nicht für mich? Kapitel 32. Daniel sagt: Geld ist wichtig, aber Geld ist nicht der letzte Sinn. Wir brauchen einen Sinn im Leben. Wir brauchen eine neue Philosophie. Daniel ist jetzt total konzentriert und engagiert. Er ruft laut: Wir brauchen eine neue Philosophie der Emotionen. Wir brauchen eine neue Philosophie der Romantik. Kapitel 33. Eine junge Frau aus der Gruppe der Japaner schaut zu Daniel. Sie hat große Augen und ein perfektes Gesicht. Die junge Japanerin steht auf und kommt an den Tisch von Vera, Marco und Daniel. Sie sagt zu Daniel: Entschuldigung, ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Seid ihr deutsche Philosophen? Kapitel 34. Marco lacht. Ich nicht. Vera sagt: Ich auch nicht, aber Daniel ist ein Philosoph. Die Japanerin sagt: Ich liebe die deutsche Philosophie. Ihre Augen glänzen. Dann sagt sie: Oh, Entschuldigung, ich heiße Kanoko. Ich komme aus Tokio. Kapitel 35. Und? Fragt Vera. Gefällt Ihnen Heidelberg? Oh ja, sagt Kanoko. Heidelberg ist so romantisch. Das Schloss. Die Studentenkneipen, die alten Häuser, wunderbar. Ich liebe diese Stadt. Kanoko lächelt und geht zurück zu ihrem Tisch. Sie holt ihr Glas Bier. Dann kommt sie wieder zum Tisch von Vera, Marco und Daniel. Sie sagt: Und ich liebe Bier. Ich möchte mit euch anstoßen. Prost! Prost, Kanoko, sagen die drei. Sie trinken zusammen. Kapitel 36. Vera sagt: Ich bin ein bisschen blau. Blau? Ruft Kanoko. Blau ist wunderbar. Prost! Sie trinken zusammen. Vera sagt: Ich glaube, ich muss eine Bierpause machen. Sollen wir spazieren gehen? Fragt Daniel. Vera denkt: Aha, Daniel kann auf Frauen reagieren. Kapitel 37. Kanoko sagt: Entschuldigung, kann ich mit euch gehen? Ich möchte auch einen Spaziergang durch das romantische Heidelberg machen. Klar, sagt Daniel. Kanoko spricht kurz mit der Gruppe der Japaner. Vera, Marco und Daniel bezahlen. Dann gehen sie zu viert auf die Straße. Kapitel 38. Veras Handy klingelt. Es ist Frau Kohl. Sie fragt: Was möchten Sie morgen frühstücken? Brötchen und Kaffee. Ein oder zwei Brötchen? Eins. Ein oder zwei Tassen Kaffee? Zwei. Gut, sagt Frau Kohl. Ohne Ordnung funktioniert nichts. Ohne Ordnung gibt es Chaos. Kapitel 39. Vera, Marco, Daniel und Kanoko gehen durch Heidelberg. Sie gehen über die Plöck, durch die Theaterstraße und durch die Hauptstraße. Sie sehen den Heumarkt und den Kornmarkt mit dem alten Rathaus. Es gibt viele alte Häuser. In einem alten Haus ist ein McDonald's. Kapitel 40. Sie kommen auf die alte Brücke. Das Wasser des Neckars ist schwarz. In einem Tag ist Vollmond. Der Mond steht groß über den Bergen. Über der Stadt liegt das Schloss. Im Mondlicht sieht es aus wie ein Schloss in einem Dracula-Film. Vera, Marco, Daniel und Kanoko bleiben stehen.